ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser Unterrichtsfach Arabisch und Deutsch und heute ist Freitag und am Freitag machen wir die Geschichte von unserem Propheten Muhammad sallam, die Sira. Und wir haben schon, barakallahu fikum, 2 Jahre nach der Auswanderung gemacht. Und heute fangen wir mit dem 3. Jahr nach der Auswanderung. Unser Unterricht, wie schon gesagt, ist auf Arabisch und Deutsch, barakallahu fikum. انتهينا من السنتين الأولى والثانية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة، واليوم سنبدأ بالسنة الثالثة من الهجرة. بارك الله فيكم. المسلمون في جزيرة العرب أصبح لهم شأن بعد انتصارهم في بدر، وكان ذلك في رمضان، وثم أظهر المسلمون قوتهم وتحالف معهم الكثير من القبائل، وتقريبا سيطر المسلمون على طريق التجارة إلى الشام. فاختار الكفار قريش، اختاروا طريقا آخر من مكة إلى نجد إلى العراق وإلى الشام، إن أخذوا من طريق البحر إنما طريق آخر بعيد، وتحالفوا مع سليم وغطفان. غطفان وسليم من قبائل العرب المشهورة حتى تحمى تجارته. كان الأمر آنذاك هكذا، أنه حتى يحمى طريق التجارة يتحالف مع القبائل العربية التي تكون على الطريق، بحيث أحد ما يهجم على التجار. طبعا وألب أهل مكة قبائل العرب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووعدهم أهل قريش لقبائل العرب إذا انضموا إليهم بأمور كثيرة. فتجمعت جموع من بني سليم وغطفان يريدون مهاجمة المدينة، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خرج لهم على رأس 200 من أصحابه، وصلوا إلى قرقرة الكدر، وهذا ماء كان لهم. فهرب أهل سليم وغطفان، وغنم المسلمون 500 بعير. وهذا كان فيه يعني كانت إشارة أيضا لقوة المسلمين. بارك الله فيكم. Die Lage war so gewesen nach Uhud, nach Badr. Die Muslime haben Macht gezeigt in der arabischen Halbinsel. Viele arabische Stämme haben sich mit den Muslimen verbündet und die Muslime haben sozusagen den Weg von dem Handel, von den Karawanen, der westliche Weg. Das ist wenn man von Mekka in Richtung Damaskus geht. Die Muslime haben das fast kontrolliert. Aber die Leute von Quraysh, also die Leute von Mekka, sie haben das nicht so einfach angenommen, dass die Muslime jetzt eine Macht geworden sind. Natürlich, das war nach Badr klar geworden, dass die Muslime Macht sind. Dann haben die Leute von Quraysh arabische Stämme wie Sulaym und Ghatafan, die haben mit ihnen Verträge gehandelt, dass sie die Karawanen schützen und dass sie gegen den Propheten zusammenkämpfen. Und die Leute von Quraysh haben diesen Leuten etwas gegeben, damit sie auf dem Weg von Quraysh ist. Bleiben. Ja, aber was können sie machen mit der Karawanenhandel? Und die Leute von Mekka, das war für sie wichtig, dass sie diese Karawanenhandel haben. Sie haben einen anderen Weg genommen. Man braucht ein bisschen jetzt ein geografisches Gedächtnis, ja. Du hast Mekka, dann nördlich, Mekka ist Medina, dann geht nach oben, sozusagen, wenn du nördlich kommst, dann kommst du an Jordanien oder an Syrien. Und dann Damaskus. Ja, aber dieser Weg war schon fast kontrolliert von Muslimen. Und von den arabischen Stämmen, die mit den Muslimen sich verbündet haben. Dann haben die Mekkaner sich einen neuen Weg gedacht, und zwar von Mekka nach Najd und von Najd über den Irak nach Syrien nochmal. Das war sehr lang, ja. Aber damit sozusagen das nicht annehmen, dass die Muslime jetzt stark geworden sind. Unter anderem gab es diese zwei arabische Stämme, Sulaym und Ratafan. Und diese Leute haben sich versammelt und sie wollten die Medina angreifen. Sie wollten die Medina angreifen. Und der Prophet Muhammad sallam hat davon erfahren, dass einige Gruppen von diesen arabischen Stämmen, Sulaym und Ratafan, ihn angreifen wollen. Dann hat der Prophet Muhammad sallam 200 Sahabi aufgerufen und der hat geritten in Richtung Al-Qadr, heißt das. Das ist ein Platz, das heißt Al-Qadr, das ist dort Wasser. Und da hat man das erreicht, aber die Leute von Ghatafan und Sulaym, als sie gehört haben, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ihre Richtung marschiert ist, haben sie Angst bekommen und sie haben alles verlassen und die sind weggelaufen. Die Muslime haben dann 500 Kamele sozusagen bekommen. وفي شهر ربيع الأول تجمع بنو ثعلبة ومحارب أيضا هؤلاء من غطفان يعني حيان منهما وعلى رأسهم رئيس يسمى دعثور أيضا يريدون الغارة على المدينة فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في 450 من أصحابه وترك على المدينة عثمان بن عفان فلما سمعت الأعراب بمسيره رعبوا وفروا هاربين ووصل المسلمون إلى ماء اسمه ذا أمر فعسكروا فيه وهكذا بارك الله فيكم كتب الله سبحانه وتعالى النصر لهم أيضا في هذه الغزوة طبعا في هذه الغزوة كانت قصة للنبي صلى الله عليه وسلم حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل مطر فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ ثيابه ونشرها تحت شجرة وثم لبس ثيابه النبي صلى الله عليه وسلم واستلقى تحت الشجرة فبينما هو مستلقي فإذا برجل يأخذ سيفا ويقول له من يمنعك مني يا محمد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له الله فاهتز السيف بيد الرجل وسقط فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال من يمنعك مني فخاف الرجل قالوا لا أحد فعفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وفي روايتان رواية أنه أسلم ورواية أنه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقاتل ضد النبي صلى الله عليه وسلم وفيما بعد أسلم ذلك الرجل قيل أنه دعثور غورث ابن الحارث والله أعلم سبحان الله انظروا يعني كثير من الناس ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم معادين محاربين ورجعوا مسلمين سبحان الله بارك الله فيكم Das zweite Ereignis, was wir besprechen wollen, ist Ghazwa Ghatafan oder die Amr. Das würde diese der Zug von Ghatafan oder die Amr. Es gab zwei arabische Stämme, die zu Ghatafan gehören. Das bedeutet, sind Sie sind Leute, die von Ghatafan, von diesem großen arabischen Stamm sind. Übrigens, damit man das versteht, die arabischen Stämme, die sind sozusagen ein Hauptstamm und von diesem Hauptstamm kommen verschiedene Stämme, kleinere. Und von diesen kleineren, dann gibt es auch noch kleinere. Ja? Es gab zwei von ihnen, Banu Thalaba und Muharib. Banu Thalaba und Muharib. Diese Leute haben sich versammelt und sie wollten die Medina angreifen. Der Prophet Muhammad hat davon gehört, er hat 450 Sahaba aufgerufen und er hat Uthman beauftragt für Medina, dass Uthman der Oberhaupt von Medina will. Der Prophet Muhammad reitete zu ihm. Bis die Muslime einen Ort erreicht haben, das heißt La Amr, das ist dort zu Wasser. Die Muslime blieben dort. Natürlich, barakallahu fikum, wir wissen ja, dass der Prophet Muhammad gesagt hat, Nusirtu bir-Rubi Masirat Shah. Das wird Allah hat mir den Sieg gegeben, dass die Leute Angst bekommen in einer Entfernung von einem Monat. Und das war so. Als diese Banu Thalaba und Muharib hörten, der Prophet Muhammad kommt mit den Sahaba, sie sind sofort geflohen. Und sie haben den Platz verlassen. In dieser, die Muslime dann sind ein paar Tage geblieben, damit die Stärke zeigen. Und dann sind sie zurück. Aber hier hat es geregnet. Damals gab es Regen. Und die Bekleidung von dem Propheten Muhammad war nass geworden. Er hat sich zurückgezogen unter einem Baum und er hat seine Bekleidung trocknen lassen. Dann hat er sich angezogen, der war ein bisschen müde, der wollte sich ein bisschen hinlegen unter dem Baum. Während er unter dem Baum sich hinlegte, dann kam eine Person und er hat ein Schwert gehabt. Und er hat ihm gesagt, wer kann dich heute retten, Muhammad? Der Prophet sagte ihm, so wird Allah. Der Mann hatte Angst gehabt und er zitterte und er las das Schwertfall. Der Prophet hat es genommen, hat gesagt, wer kann dich jetzt retten? Der hat ihm gesagt, keiner. Es gibt zwei dann Versionen bezüglich dieser Geschichte. Manche Gelehrten sagen, der Mann hat den Islam angenommen. Andere sagen, Der Prophet hat ihm gesagt, nimm den Islam an, der hat gesagt, nein, aber ich verspreche, dass ich niemals gegen dich kämpfe, O Muhammad. Der Prophet ﷺ sagte ihm dann, geh, du bist frei. Später hat diese Person den Islam angenommen. Man hat gesagt, er hieß Da'thur oder Ghawras ibn al-Harith. Ghawras ibn al-Harith. Und subhanallah, schaut mal, wie die Lage war. Eine Person kommt, der wollte den Propheten Muhammad töten und dann kommt er zurück und der ist Muslim und der ergibt sich Allah subhanahu wa ta'ala. فلما علمت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن يعني يهجم على غطفان وسليم فكروا في طريق آخر كما ذكرنا فكروا في طريق آخر ووعد حتى يسيروا بالتجارة فخرجوا في عير لهم وكان رئيسهم صفوان بن أمية ومعه أبو سفيان واستأجروا رجلا من بني بكر يسمى فرات بن حيان ليدلهم على الطريق ولكن سبحان الله كان هناك أحد أهل المدينة اسمه نعيم بن مسعود الأشجعي أو نعيم بن مسعود الأشجعي كان في مكة فلما رجع إلى المدينة يزور بعض أصحابه في المدينة وكانت الخمر ما حرمت بعد فكان جالس ويشرب خمر فسكر فأثناء السكر ذكر أن قريش خرجت بعير لها خرجت قريش بعير لها فسمع ذلك أحد المسلمين فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم زيد بن حارثة في 100 راكب، 100 راكب، كان ذلك في جمادى الأولى. فسارت السرية حتى وجدوا العير في منطقة اسمها القردة أو القردة، ففر الرجال وأصاب المسلمون هذه العير وخمسها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وأسر فرات بن حيان ودخل الإسلام. فهذه ثلاث، فهذه غزوة وسرية في أول هذه السنة، يعني السنة الثانية. بارك الله فيكم. Die Leute von Quraysh haben dann erfahren, dass der Prophet Muhammad sallam jetzt auch Ghatafan und Sulaym angreift. Deshalb haben sie gesagt, am besten, wir nehmen einen anderen Weg für unseren Handel. Und die haben einen sehr schweren Weg genommen. Das war sehr schwer. Und es gab wenig Wasser auf diesem Weg, weil sie gedacht haben, wenn wir einen schweren Weg nehmen und mit wenig Wasser, dann werden die Muslime uns nicht angreifen. Und das war so ungefähr in Jamad al-Ula, in Jumad al-Ula. Und die Kuffar, die haben ihre Kamele, Karawane vorbereitet und sie sind los gegangen. Geheim. Also keiner hat davon gewusst. Safwan ibn Umayya und Abu Sufyan waren die Führer dieser Karawane. Es gab jemanden in Mekka, Nu'aym ibn Mas'ud al-Ashja'i hieß er. Der war in Mekka und er hat das gehört. Dann ist er nach Medina gekommen, um Leute zu besuchen. Und die haben Alkohol getrunken. Alkohol war noch nicht verboten. Im Jahre 3 war Alkohol noch nicht verboten. Nu'aym hat getrunken, der war betrunken. Dann hat er erzählt, die Leute von Mekka, sie haben eine Karawane geschickt und sie nehmen einen Weg und sie nehmen einen Furat ibn Hayyan als Wegweiser. Ein Muslim hat das gehört. Der ist sofort zum Propheten gegangen, er hat ihm gesagt. Der Prophet hat Zayd ibn Haritha befohlen, 100 Leute mitzunehmen und sie wollten diese Leute angreifen. Dann haben sie sie getroffen in einem Platz, das heißt Al-Qirda oder Al-Qirada. Als die Kuffar das sahen, sie sind weggelaufen. Und die Muslime haben die ganzen Kamele und Karawane genommen. Und dieser Fahrt, der Wegweiser, hat den Islam erlangt. Also das ist Barakallahu fikum am Anfang dieses Jahres, 2 Züge mit dem Propheten Muhammad sallam, einmal Al-Qadr und Qarqarat Al-Qadr und einmal Ghatafan auf die Amr und einmal Barakallahu fikum diese Brigade unter der Führung von Zayd bin Haritha. Das war bezüglich Barakallahu fikum Al-Qirda. طبعا أهل قريش بعد خسارتهم في بدر كانوا قد وضعوا مال التجارة كله ليعدوا العدة لمحاربة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبدأ أهل قريش يجمعون الجموع، وكان في رجل اسمه أبو عز الشاعر، كان هو قد أسر في بدر والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد يعني أنعم عليه بالفداء، يعني تركه يذهب. فأتوا إلى أبي عزة، أتاه صفوان بن أمية، قال له أهجه وتكلم. فصار أبو عزة وأبو عامر الراهب اللي سمع النبي صلى الله عليه وسلم الفاسر يسيرون بين قبائل العرب ويؤلف العرب عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وقريش تجمع الجموع حتى وصلوا، حتى وصل الجمع إلى 3000 محارب من قريش وحلفائها وعراب كنانة وتهامة، وخرجت معهم حتى النساء، خرجت معهم حتى النساء، وسار هذا الجيش قاصدا المدينة، معهم 3000 بعير و200 فرس، وعندهم 600 دارع، دروع 600، يعني جيش كبير، ومع هذا الجيش كذلك وحشي. وسار الجيش حتى وصل لأبواء، فأرادوا نبش قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا ينبشوا قبرها، فأبى قادتهم وسادتهم أبوا ذلك، قالوا حتى ما الآخرون ينبشوا قبورنا، لأن قريش كان عندها حروب مع أقوام آخرين، قال فلو نبشنا قبر الآن أم النبي صلى الله عليه وسلم سينبشوا قبورنا نحن أيضا غيرهم من العرب، فحتى ما يفعل ذلك اترك هذا الأمر. طبعا العباس رضوان الله عليه، العباس من النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، فعلم ما صنعت قريش، فبعث رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأن قريش استعدت لقتالك وخرجت لقتالك، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أنس ومؤنس ابني فضالة حتى يعني يأتيانه بأخبار قريش، فأكد الأمر، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الحباب ابن المنذر، قيل الحباب، الحباب هو الحباب، ما في مشكلة الأسماء، ما في مشكلة إذا يعني قلت الحباب الحباب ما في مشكلة. فما عاد الأمر سرا، ووصلت قريش إلى منطقة أحد، وصلت قريش إلى منطقة أحد، أحد على بعد 6 أميال يعني حوالي 10-11 كيلومتر من المدينة، فما كان إلا أن يتشاور النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ماذا يفعلون، فمنهم من قال نبقى في المدينة، نبقى في المدينة، فإذا دخلوا علينا قتلناهم، أما أن نخرج لهم سيصيبون منا وسنصيب منهم، ولكن الشباب الذي ما كان في بدر تحمس كثيرا، قالوا نخرج وكيف وكذا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، طبعا كان يوم جمعة، صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ووعظ الناس، ثم دخل بيته فلبس لامته، يعني هو لباس الحرب، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فالشباب لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ندموا، فذهبوا إليه قالوا يا رسول الله ما أردنا نجبره، إذا إن أرد اقعد ما نخرج له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا لبس درعه أو لباس الحرب أن يضع حتى يقاتل أو يحكم الله بينه وبين أهله، خلاص استعدوا. وطبعا دعي الناس للخروج، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 1000 من أصحابه، واستعمل على المدينة عبد الله ابن مكتوم، ثم أعطى لواء المهاجرين لمصعب بن عمير، ولواء الخزرج للحباب ابن المنذر، ولواء الأوس لأسيد بن حضير، وسار الجيش. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أتى اليهود، وخرج معه عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم شاف كتيبة كبيرة فإذا هم من اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نستعين بكافر على مشرك، ما نريد. فلما وصلوا إلى منطقة بين المدينة وأحد اسمها الشوط، ماذا فعل عبد الله بن أبي؟ هو وثلاثمائة معه رجعوا. قال أطاعهم وعصاني، ولماذا نقاتل؟ ليش نقاتل والنبي صلى الله عليه وسلم ما أطاعني أنا؟ وهمت بنو سلمة وبنو حارثة أن ترجع، أرادوا أيضا أن يرجع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم معهم فثبتهم. واستعرض النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، فمن رآه صغيرا رده النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رآه كبيرا أخذه النبي صلى الله عليه وسلم. من الذين ردهم كان سمرة بن جندب ورافع بن خديج، فقيل له أن رافعا يعني رجل رامي فأجازه، فقال له سمرة يصرعه الأقوى منه، فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم معه ووصلوا إلى منطقته إلى أحد، وبدأ صف الجيش. لما صفت الصفوف بارك الله فيكم، كان ذلك في شوال تقريبا 15 شوال، بعث النبي صلى الله عليه وسلم 50 من الصحابة إلى سفح الجبل، فقال لهم انضحوا بالنبل، يعني ضربوا نبل، ولا عنا لا نؤتين من قبلكم، والزموا مكانكم، إن كانت النوبة لنا أو علينا ما تتحركوا من هنا، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، أي ما تتركوا ذلك المكان. والنبي صلى الله عليه وسلم يعبئ جيش المسلمين، بعث هؤلاء 50، والنبي صلى الله عليه وسلم رفع السيف فقال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام بعض الناس يأخذ ما كان يعطيه، فقام أبو دجانة فقال وما حقه يا رسول الله؟ قال أن تضرب به العدو حتى ينحني السيف، فقال أنا أخذه بحقه. وكان معروف أبو دجانة بأنه فارس مقاتل، فكان عنده عصابة حمراء، الربطة حمراء، فشال الربطة خرجها وجعلها على رأسه، فلما كان معروف أبو دجانة إذا قاتل كان يضعها خلاص معناته يقاتل، وأصبح يتبختر على فرسه بين الجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، يعني هذه مشية غرور وتكبر، ولكن في هذا الموقف لا معلش، أما في غير هذا الموقف فلا. سبحان الله، بارك الله فيكم. استسبكنت دستي Leute von Quraysh eine große habe Niederlage erlitten haben in Badr. Sie haben viele von ihren Führern verloren und sie haben eine Niederlage bekommen. Sie waren dann schwach geworden. Und die Muslime haben sozusagen Macht, mehr Macht bekommen. Die Karawane, die Abu Sufyan retten konnte zu Badr, war mit 50.000 Dinar. 50.000 Dinar, die sind sozusagen wie heute 5 Milliarden. Keiner von Quraysh wollte was davon nehmen. Da haben sie gesagt, wir nehmen gar nicht. Wir lassen das, bis wir uns revanchieren, bis wir Rache nehmen. Sie haben das ganze Geld gesteckt, damit sie nochmal den Propheten angreifen. Und sie haben angefangen, die Araber an ihrer Seite zu gewinnen, indem sie ihnen Geld geben und indem ihnen Geschenke schicken und so weiter. Überall. Aber in arabischen, sage ich jetzt, Kultur, gab es etwas Wichtiges. Das war Gedicht. Deshalb, man bräuchte einen Dichter, der das mitmacht. Und wir haben erzählt, als wir über Badr gesprochen haben, dass ein Dichter hieß Abu Azza, der war in Badr als gefangen genommen, Abu Azza al-Sha'ar. Und der Prophet hat ihn sozusagen freigelassen, dass er den Propheten nicht angreift. Aber Safwan ibn Umayyah, ein Führer von den Führern von Mekka, der kam zu ihm, der hat ihm gesagt, hier, nimm Geld und du hast viele Schulden, ich werde das für dich begleichen, ich werde deine Familie gut behandeln. Rede schlecht über die Muslime und über Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Azza hat erstmal gesagt, nein und so, aber später hat man ihm Geld gegeben, der hat das getan. Und es gab noch eine Person, die hieß Abu Amir, Al-Wahib hieß er. Der Prophet hat ihn Al-Fasiq genannt. Frevler hat ihn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam genannt. Die haben auch unter anderem viele Leute geholt. Und so haben die Kuffar von Quraysh, von Mekka, 3000 Leute zusammengesammelt. Von Quraysh und Kinan und Yama. Und sie haben sich vorbereitet, dass sie marschieren. Soll man die Frauen mitnehmen oder nicht? Manche haben gesagt nein, andere haben gesagt doch. Dann haben sie auch die Frauen genommen. Damit die Frauen sozusagen schreien und sagen, weitermachen. Und bei den Arabern, die Frauen waren ihre Ehre sozusagen. Und wenn die Frauen dabei sind, ja, dann müssen sie das Beste machen, damit sie ihre Frauen schützen. Unter anderem auch gab es Habashi. Der war ein Sklave von Jubair ibn Mut'im. Die Armee marschierte, bis sie einen Platz vor Al-Medina erreicht haben, die hieß Al-Abwa. Dort wurde die Mutter von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam begraben. Dann wollten die Leute ihr Grab schänden. Die Führer von Mekka haben das nicht akzeptiert. Aber nicht, weil sie den Propheten mögen, nein. Dann sagt er, wenn wir das machen mit ihrem Grab, dann werden andere arabischen Stämme das mit unseren Gräbern machen. Das sie haben sich überlegt. Sie haben hier gewogen, obwohl sie keine Muslime waren. Aber das war eine weise Haltung. Wenn wir das Grab von der Mutter von Muhammad sallallahu alaihi wasallam schänden, dann werden die anderen auch unsere Gräber schänden. Deshalb machen wir das nicht. Aber Wallah al-Azim, in unserer Zeit gibt es Muslime, die kein abwägen können und die kein Gehirn und keine Weisheit haben. Ist ihnen egal, was sie tun. Die verstehen das nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Auf jeden Fall, barakallahu fikum. Al-Abbas, radhiyallahu alayhi, der Onkel vom Propheten, war doch in Mekka. Und der hat davon gehört, der hat das gesehen. Der hat einen Brief an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschickt. Er hat ihm gesagt, pass auf, die Leute marschierten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat zwei Leute, Anas und Mu'nis von Fudala, hießen die. Er hat sie geschickt, damit sie spionieren und gucken. Und dann hat er Al-Hibab oder Al-Hubab ibn al-Munzir geschickt. Dann kamen sie alle und haben gesagt, ja, das stimmt. Sie marschieren in Richtung Uhud. Uhud ist 6 Meilen entfernt von Medina. Das sind ungefähr 11 Kilometer oder 12 Kilometer maximal. Das war dann bekannt geworden. Alle Leute kommen von außerhalb, sagen, ja, die Leute marschieren in Richtung Medina. Der Prophet hat seine, hat die Sahaba gesammelt. Natürlich nicht alle, aber die Leute, die schon Weisheit haben. Was sollen wir tun? Manche haben ihnen gesagt, wir bleiben hier. Und wenn diese Leute zu uns kommen, dann werden wir sie vernichten. Weil die uns angreifen und wir sind in Medina. Und unter anderem sagte das auch Abdullah ibn Ubay ibn Salul, der Führer von den Heuchlern. Andere, die Jugendlichen davon, die jung waren, sagten, nein, wir müssen in Richtung Uhud auch marschieren. Auf jeden Fall Diskussion hier, Diskussion her. Der Prophet ﷺ hat Jumu'ah gemacht. Und nach Jumu'ah ist er reingegangen. Der hat sich angezogen. Das wird für Krieg. Und er kam raus. Die Jugendlichen und die Jugend, die haben das bereut. Da haben sie gesagt, oh Prophet, ich meine, wenn du bleiben willst, dann bleib. Wir wollen nicht. Der Prophet wollte keinen Krieg. Sallallahu alaihi wasallam. Die haben gesagt, wenn du bleiben willst, dann bleib. Sitz. Der Prophet sagte, nein, das geht nicht. Wenn ein Prophet seine Kriegsausrüstung angezogen hat, dann darf er das nicht ausziehen, bis er gekämpft hat oder bis Allah subhanahu wa ta'ala zwischen ihm und seinen Gegnern entscheidet. Tausend von Sahaba, unter anderem tausend Leute, haben sich angemeldet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Abdullah bin Maktum als Führer für die Medina beauftragt. Abdullah bin Maktum war blind übrigens. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat drei Flaggen gegeben. Eine Flagge von Al-Muhajirin, Mus'ab bin Umair hat das übernommen. Eine Flagge von Al-Khazraj, von Al-Hibab bin Mudhir. Und eine Flagge war von Al-Aus, Usayd bin Hudayr. Alaykum salam. Und die Muslime marschierten auch. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam marschierte, dann hat er eine große Zahl, Brigade von Juden gesehen. Er hat gesagt, wer sind diese Leute? Da hat man gesagt, die sind die Verbündeten mit Abdullah ibn Ubay, dem Heuchler. Die sind seine Verbündeten von Juden. Der Prophet sagte, wir nehmen keine Hilfe von Götzen, von Wahrheitsverleugner gegen Götzendiener. Nein, wir nehmen keine Hilfe von ihnen. Auf jeden Fall dann war die Armee in einem Platz, das heißt Ashot. Abdullah ibn Ubay, der Heuchler, der hat 300 Leute genommen und der ist zurückmarschiert nach Medina. Der kam zurück. Da hat man ihm gesagt, warum? Er hat gesagt, ja, der hat meine Meinung nicht angenommen. Und warum sollen wir kämpfen und sollen wir sterben? Lass mal die Leute zusammen das machen. Wenn sie gewinnen, dann gewinnen wir. Wenn sie verlieren, dann sind wir nicht getötet worden. Deutsch. Und als manche Leute das gehört haben, dann wollten zwei Familien von Benu Salima aus Salama und Benu Haritha, die wollten auch zurück. Aber der Prophet hat mit ihnen gesprochen. Sie sind fest geworden und sie wollten mit ihm dann weiter. Als der Prophet Muhammad zusammen marschierte, dann hat er die Armee angeschaut. Es gab junge Leute. Der Prophet hat sie zurückgeschickt. Unter anderem zwei, da waren Samra ibn Jundub, und Rafa ibn Khudayj. Man hat ihm gesagt, Rafa ist ein Mann, der kann sehr gut zielen. Der ist Schütze, richtig. Dann hat der Prophet ihn genommen. Der war 15 Jahre alt. Also 15 war er. Damals 15 war kein Kind. Das war schon ein Mann. Da hat man ihm gesagt, aber Samura kann Rafa besiegen. Er hat ihn auch mitgenommen. Und dann hat die Armee von Muslimen auch Uhud erreicht. Die Kuffar waren schon dort. Die Armee von Muslimen hat Uhud erreicht. Das war neben dem Berg von Uhud. Übrigens, der Berg von Uhud ist sehr groß. Das ist nicht nur dieser kleine Hügel. Der Prophet hat 50 Bogenschützen. Er hat die schließlich geschickt zu einem Hügel. Der hat ihm gesagt, ihr bleibt hier, egal was mit uns passiert. Gewinnen wir, bleibt hier, verlieren wir, bleibt hier. Ihr dürft eure Plätze nicht verlassen. Und der Prophet hat angefangen, mit Sahaba zu sprechen, dass die Sache, das ist das Versprechen Allahs und so weiter. Der Prophet hat ein Schwert genommen. Und er hat gesagt, wer nimmt dieses Schwert? Und er gibt ihm sein Recht. Dann wollten Leute das nehmen, der Prophet hat ihm das nicht gegeben. Dann stand Abu Dujana, Simak ibn Kharasha hieß er. Der hat ihm gesagt, und was ist das Recht von diesem Schwert? Der Prophet hat gesagt, du kämpfst damit, bis das sich beugt. Er hat gesagt, ich nehme dieses Schwert. Er hat das genommen. Und Abu Dujana war bekannt für etwas. Als er gekämpft hat, der hat so ein Stirnband genommen, das war rot. Und er hat das an sein Stirn gebunden. Der hat das rausgeholt und er hat das gebunden und er hat sein Schwert genommen und der ritt sein Schwert so in einer Art Überheblichkeit und Stolz. Der Prophet sagt bei Allah, Allah hasst diese Art Laufen und Reiten, außer in dieser Situation. Das ist normalerweise, darf man sowas nicht machen, außer in so einer Situation. Ja, damit die anderen sehen, dass die Muslime stark sind. Subhanallah. Quraysh, كذلك بارك الله فيكم عبأت جيشها قريش كذلك 3000 فجعلوا الميمنة لخالد بن الوليد والميسرة عكرمة لعكرمة بن أبي جهل وعلى المشاة صفوان بن أمية وكان يحمل لواء طلحة بن عثمان من بني عبد الدار والنساء طبعا يتكلمن معهم نحن بنات طارق نمشي على النمارق نمشي القطا النوازق والمسك في المفارق إلى غير ذلك. يؤلمونهم. فأتى أبو عامر الفاسق وأراد يتكلم مع الأوس لأنه هو أصلا من المدينة فقال لهم يا معشر الأوس كذا هي أنا أبو عامر راه فقالوا بل أنت الفاسق روح فكان حفر حفر وغطاها حتى يقع المسلمين فيها وبدأ القتال بالمبارزة فقام طلحة ابن أبي طلحة يدعو إلى المبارزة فبرز إليه الزبير بن العوام وقتله الزبير لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري الحواري هو المخلص الصفي الناصر وحواري الزبير مخلص وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يبرز إليه لبرزت أنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لخرج إليه ثم خرج سباع ابن عبد العزة فخرج له حمزة رضي الله عليه ضرب ضربة واحدة ثم كان في واحد اسمه أبو القصم خرج فخرج له علي بن أبي طالب فضربه طبعا يقال أنه لما صرعه علي يقال أقول لأنه ما في شيء ثابت لما وقع علي على الأرض عليكم السلام لما وقع علي على الأرض كشف عورته لعلي بن أبي طالب فترك علي رضي الله عنه قال إنه هذا كان مع أبو القصم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى سيقتله خلاص ضرب ضرب قتله والتحم الجيشان التحم صار بدأت المعركة وبدأ المسلمون بالبسالة والبطولة. وأبو دجانة خلف الأعداء فلا يجد أحد حتى يضربه، حتى أنه وجد امرأة فأراد يقتلها فكشفت عن وجه فكانت هند، فكان السيف بيده، قال استحى أنه يضرب بسيف رسول الله مرأة، كيف يضرب مرأة بسيف النبي صلى الله عليه وسلم، فتركه أبو دجانة رضي الله عنه. وقاتل الصحابة قتالا شديدا، وبين الجموع حمزة يقاتل، ما في أحد يقرب على حمزة إلا ضربة واحدة، ووحشي يبحث عن حمزة، وكان وحشي فقط يريد أن يصبح حرا، لأنه أسلم فيما بعد وحشي، ولكن أراد هاي، فرمى حمزة بحربته فدخلت بين رجليه من بطنه بين رجليه، وقتل حمزة رضوان الله عليه. فلما صار الأمر هكذا المسلمون ثاروا ثورة شديدة، فهجموا على الكفار هجمة واحدة، فهرب المشركون، وحتى النساء أصبحت يعني تظهر سيقانها من الهرب. فلما رأى الرماة هذه المسألة ماذا قالوا؟ لقد هزم الكفار، دعونا ننزل ونأخذ الغنائم. سبحان الله. فقال لهم عبد الله بن جبير وكان رئيسهم، قال أنا نسيتم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما تتركوا أماكنكم حتى لو قتلنا، قال لا خلاص انتهت. وخالد بن الوليد على ميمنة الجيش، جيش الكفار جيش المشركين، ولم يكن قد أسلم بعد. سبحان الله. الكفار هزموا هزيمة أكرى. فلما نزل خالد بن الوليد كان يراقب له، فالتف على المسلمين وهجم عليهم من خلفهم عليه السلام، فأصبح المسلمون بين فكي كماشة كما يقولون، من هذا الطرف من وراءهم خالد، وصاروا يدعو أهل قريش مرة أخرى، فعادوا وصار المسلمون بالوسط. ولما راجعوا منهم أراد أن يهرب إلى الصخور أو كذا، فأصبح المسلمون يقتلوا بعضهم بعض، حتى أنهم قتلوا اليمان والد حذيفة، المسلمون نفسهم قتلوا، لأنه خلاص ما تلخبطت الأمور كلها. واندفع المشركون لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوا، كان في واحد اسمه ابن قمعة قتل مصعب بن عمير فظن أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فصاح وقال قتل محمد. لما صاح قتل محمد طبعا المسلمون خارت قواهم، النبي صلى الله عليه وسلم قتل، ويرون التقتيل الذي حصل بينهم، فصار عندهم يعني ذهول، منهم من هرب، ومنهم من انطلق صاعدا فوق الجبل. فأتى أنس بن النضر عم أنس بن مالك فقال لهم ما لكم حتى لو قتل النبي صلى الله عليه وسلم، رب النبي صلى الله عليه وسلم ما يموت، فإن رب محمد لم يقتل، وماذا تصنعون بالحياة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلوا. فنظر وقال اللهم إني أعتذر إليك من هؤلاء وأبرأ إليك مما من هؤلاء، يعني من المشركين أبرأ وأعتذر من الذي قال هؤلاء. وقال يا سعد بن معاذ والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. وقاتل حتى استشهد رضوان الله عليه أنس بن النضر. فلما وجدوه وجدوا بجسده 84 ضربة سيف ورمح من كثر البسالة والاستبسال الذي كان فيه. وثبت مجموعة قليلة مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ولما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يصعد إلى صخرة حتى يراه الناس. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على صخرة، والتف الصحابة حوالي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول للناس: إلي عباد الله، إلي عباد الله. ففاء الكثير منهم ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فلما رأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما مات، فأرادوا يعني يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ما مات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ما تقول هذا الكلام. لماذا يا أخوة؟ لو كان قالهم أنه ما مات وعرف المشركون بهذا كانوا رجعوا مرة أخرى. فسبحان الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصيب بجراح كثيرة وأخذوا مكان. فأتى هذا ابن قمعة، أتى ابن قمعة وشج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم جرح. فبينهم كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي، كان أبو عامر الفاسق هذا كان قد حفر حفرة فوقع النبي صلى الله عليه وسلم فيها وجرح النبي صلى الله عليه وسلم. وثم بارك الله فيكم أقبل أبي بن خلف وهو مقنع بالحديد ويقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا، يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا، قال الصحابة، قال: يا رسول الله، يعني يقوم منا أحد يبارزه؟ قالوا: اتركوه، والنبي صلى الله عليه وسلم مصاب. فلما اقترب أبي بن خلف من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم يعني قام إليه قومة الأسد فضربه ضربة واحدة فقتله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على رجل قتله رسول الله في سبيل الله. يعني هذا أكثر شيء، واحد الرجال الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بيده وهو أبي ابن خلف. فبارك الله فيكم، طبعا خسر المسلمون المعركة وبقوا حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستبسل الصحابة في هذه المعركة. من بين الصحابة الذين استبسلوا طلحة بن عبيد الله، أبو بكر رضوان الله عليه، سعد بن أبي وقاص، أبو طلحة الأنصاري، أبو دجانة، علي بن أبي طالب، وحتى النساء نسيبة بنت كعب المازنية، أم عمارة، استبسلت في تلك المعركة. وسبحان الله، بارك الله فيكم، يعني انتهى الأمر هكذا على أن المسلمون أو أن المسلمين خسروا المعركة. وأتت نساء المشركين يمثلن بجثث المسلمين، أخذوا قطعوا آذانهم وقطعوا ألوفهم، طبعا من كثر الغل الذي كان فيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حزن كثيرا لما أصاب حمزة ولما أصاب الآخرين. سبحان الله. ولكن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعاقب بمثل ما عوقب، يعني بما يظلم في هذه المسألة. فبعد ما انتهت المعركة، أتى أبو سفيان وقال: أفي القوم محمد؟ فالنبي قال: لا تردوا عليه. قال: أفي القوم أبو بكر؟ النبي قال: ما تردوا عليه. قال: أفي القوم عمر ابن الخطاب؟ يعني النبي قال: لا تجيبوه. فقال أبو سفيان: إن هؤلاء قتلوا، فلو كانوا أحياء لأجابوا، فعمر ما استطاع يملك نفسه وقته. فقال له: كذبت والله يا عدو الله، كذبت وكلهم أحياء. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، يعني هذا اليوم بيوم بدر، والحرب سجال، يعني نحن تعادلنا الآن. فقال له عمر: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم قال أبو سفيان ستجدون في القوم مثلة، يعني مثلوا بجثثهم، ولكن لم أمر بذلك، وهذا يسوءني، يعني ما أمرت بهذا وما أقبل بهذا. شوفوا الكافر يقمثل هذا الكلام. ثم قال أعلوه بل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هنا أجيبوه، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لشخصه قتل ما قتل ما رد، إنما لما قال للتوحيد أعلوه بل، قال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه الآن، قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ما نقول، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال أبو سفيان إن موعدكم بدر العام المقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه قل نعم هو بيننا وبينك موعد، قبلنا الموعد، السنة القادمة بدر. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم من يخرج في آثار القوم حتى يعرف أنهم هل عادوا إلى مكة ولا لا، فرجع المشركون إلى مكة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر قاعدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نزف من نزفا شديدا، واستشهد في هذه المعركة الكثير من الصحابة 70 من الشهداء، ودفنهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وبشرهم بالجنة وهم من أعظم الناس منزلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون عنده وقت يدعو لهم ويذهب إلى أحد رضوان الله عليهم جميعا. سبحان الله. فبارك الله فيكم، هذا بالنسبة لي أحد. Liebe Brüder und Schwestern, wir haben gesagt, das war zuletzt, was wir auf Deutsch gesagt haben. Der Prophet Muhammad SAW hat die Bogenschützen gesagt, ihr müsst hier an dieser Ecke bleiben vom Berg und ihr dürft euch nicht bewegen. Ihr dürft euch nicht bewegen, egal was mit uns passiert. Und dann hat Abu Dujana, das habe ich auf Deutsch gesagt, ja, Abu Dujana hat das Schwert genommen vom Prophet Muhammad SAW. Die Mekkaner, die Leute von Mekka, die haben auch sich vorbereitet. Sie haben 3000 Personen gehabt. Die Muslime waren 1000 und die anderen 3000. Und das war in Shawwal. Das war in Shawwal. Uhud war in Shawwal vom Jahr 3. Auf der rechten Seite der Armee, der Führer war Khalid ibn Walid. Auf der linken Seite war Ikrim ibn Abu Jahl. Und Safwan ibn Umayyah war für die Leute, die keine Pferde haben, nicht für die Reiter. Und Talha ibn Uthman hat die Flagge getragen. Und die Frauen, die schreien und die rufen die Leute von Mekka, dass sie Rache nehmen für ihr Badr. Abu Amir al-Fasiq ging zu den Leuten von Medina, der wollte mit ihnen sprechen, der hat gesagt, ihr seid von mir, ich bin von euch. Warum sollt ihr gegen uns kämpfen? Die haben ihm gesagt, du bist ein Frevler. Geh weg, wir nehmen von dir gar nicht. Was hat dieser Abu Amr gemacht? Der hat Löcher gegraben, damit die Muslime drin fallen. Und dann gab es die zwei Armeen dann. Und normalerweise fing das immer an, dass drei Leute gegeneinander kämpfen. Von den Leuten von Mekka kam raus Talha ibn Abi Talha. Dann Zubayr ibn al-Awwam. Zubayr ibn al-Awwam ging raus zu ihm, der hat ihm nur Schlag gegeben, der hat ihn getötet. Der Prophet SAW sagte, jeder Prophet hat Leute, die wahrhaftig sind und die ihn immer unterstützen und helfen. Und mein wahrhaftiger Unterstützer und Helfer ist Zubayr ibn al-Awwam. Und der Prophet sagte, wenn keiner ihn gegen diesen Talha Ibn Abi Talha gekämpft hat, dann wäre ich derjenige, der das machen wollte. Dann, barakallahu fikum, kam einer, der hieß Siba' ibn Abdul Uzza, der wollte auch kämpfen, dann kam Hamza zu ihm, der hat ihn einen Schlag fertig gemacht. Und dann kam einer, der hieß Abu al-Qusam, Ali ibn Abi Talib, Radwallahu alayhi, hat gegen ihn gekämpft. Er hat ihn verletzt. Aber die Person, was hat er gemacht? Der hat sein Geschlechtsorgan gezeigt. Ali ibn Abi Talib hat sich umgedreht und er hat ihn gelassen. Aber die haben ihm gesagt, warum hast du ihn nicht getötet? Ali sagte, ich habe ihn verletzt, er wird sterben und später starb er. Und dann hat es angefangen. Die beiden Armeen gingen gegeneinander. Und Abu Dujana hat angefangen, mit dem Schwert von Propheten Muhammad Sassanam zu kämpfen. Und auf einmal kommt ein Reiter und er wollte ihn töten, Abu Dujana. Dann hat dieser Reiter sein Gesicht gezeigt, das war Hind. Das war die Frau von Abu Sufyan. Und Abu Dujana hat gesagt, ich wollte diesem Schwert Ehre geben. Ich wollte damit keine Frau töten. Weil bei ihnen, das war Schande, dass ein Mann eine Frau tötet. Aber heute gibt es Leute, die bei ihnen egal geworden ist. Die nehmen auch eine 70-jährige Frau als Geisel, a'udhu billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Weil diese Leute den Islam nicht verstanden haben. Subhanallah. Auf jeden Fall, die Sahaba haben gekämpft, sehr gut aufgekommen. Was passierte? Die Bogenschützen, die auf dem Weg waren, sie haben das gesehen, sie haben gesagt, wir haben gewonnen, wir brauchen nicht mehr hier zu bleiben. Ihr Führer hieß Abdullah ibn Jubayr. Der hat ihm gesagt, nein, der Prophet hat gesagt, egal was passiert, ihr müsst hier bleiben. Er hat gesagt, nein, nein, schau mal, die Leute von Mekka sind geflohen. Schau mal, du kannst die Beine von Frauen sehen, wie sie laufen. Die sind runtergegangen, Khalid ibn Walid hat das gesehen. Der hat Bogen um die Armee gemacht und der hat die Muslime von hinten angegriffen. Und da hat man die Kuffar gerufen, da kamen sie zurück, die geflohen waren, kamen sie zurück und dann die Muslime sind zwischen den beiden in der Zange geworden. Von hier und von hier. Und die Sahaba wurden manche getötet, die Muslime haben selber manche getötet. Dann kam Anas ibn und man hat gesagt, der Prophet Muhammad s.a.w. wurde getötet. Als manche Muslime das hörten, sie haben sozusagen Schock bekommen, sie wussten nicht mehr, was sie tun. Dann kam Anas ibn al-Nadr, der Onkel von Anas ibn Malik. Der hat ihnen gesagt, was ist los, wenn der Prophet auch gestorben ist oder getötet worden ist. Aber sein Gott ist nicht gestorben. Der kämpft weiter. Aber manche von ihnen die sind weggelaufen. Andere, sie wollten auf Berg gehen. Auf jeden Fall Anas hat selber Anas ibn al-Nadr gekämpft, bis er getötet worden ist. Manche Sahabe waren mit dem Propheten Muhammad s.a.w. und sie kamen zu ihm, der Prophet hat sie gerufen und sie sind zum Berg gegangen, gestiegen auf einen großen Stein und die sind so dort geblieben. Der Prophet Muhammad s.a.w. selber wurde verletzt und die Sahabe haben sehr viel sozusagen Mut gezeigt und sie haben geopfert in diesem Schlacht von Uhud. Nicht nur die Männer, auch die Frauen, wie zum Beispiel Nusaybe bin Ka'b al-Maziniyya, Umara und andere. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, die Muslime haben das verloren. Die Muslime haben Uhud verloren. Die haben Uhud verloren. Was haben die Frauen gemacht von Mekka, von Götzendienern? Sie kamen und sie haben die Ohren, pass auf, ja, sie haben die Ohren von Sahaba geschnitten und die Nasen geschnitten und sie haben das als Ketten gemacht, weil die so Hass gegen die Muslime gehabt haben wegen Badr. Der Prophet ﷺ war sehr traurig für das, was passierte. Allah hat ihm Koran offenbart, dass er Geduld zeigt und dass er sozusagen gerecht bleibt, trotz dass diese Leute das mit ihm gemacht haben. Und hier, barakallahu fikum, gab es 70 Sahabi, die getötet worden sind. Unter anderem Hamza radhiyallahu alayhi und andere vielen Sahaba. Einer wurde von Muslimen, manche von Muslimen selber getötet, wie Al-Yaman. Al-Yaman, der Vater von Hudhayfa ibn Yaman, die Muslime haben ihn selber getötet. Nicht die Leute von Mekka. Wala hawla wala quwwata illa billah. Nach dem Krieg, dann kam Abu Sufyan. Der hat gerufen, O Muhammad. Der Prophet hat gesagt, sagt nicht. Abu Bakr, der Prophet sagt nicht. Omar, sagt nicht. Dann sagte Abu Sufyan laut, wenn diese Leute noch am Leben wären, dann hätten sie gesprochen. Aber bestimmt wurden sie getötet. Omar konnte sich nicht mehr gedulden. Er hat ihm gesagt, du lügst, du Feind Allahs. Sie sind noch am Leben. Und du wirst das bekommen, was du gemacht hast. Abu Sufyan sagte, ein Tag für einen Tag. Das heißt, ihr habt uns in Badr geschlagen, wir haben euch jetzt in Uhud geschlagen. Und wir sind jetzt sozusagen gleich. Umar sagte ihm, nein, wir sind nicht gleich. Unsere Gefallenen sind im Paradies und eure Toten sind in der Hölle. Abu Sufyan sagte, ihr werdet sehen, dass manche Leute eure Leichen geschändet haben. Das war nicht mit meinem Befehl und ich sage mich los davon. Dann sagte U'lu Hubal, U'lu Hubal, das bedeutet Hubal sei groß, Hubal sei groß. Der Prophet sagte, jetzt sagt ihm, passt auf, der Prophet, als über ihn die Sache war, der hat nicht gesagt, aber als das Religion geworden ist, hat gesagt, sagt ihm, Allah ist Allhöchste, subhanahu wa ta'ala, und er ist Allgrößte, subhanahu wa ta'ala. Abu Sufyan sagte, wir haben Al-Uzza, ihr habt kein Uzza. Der Prophet sagte, sagt ihm, Allah subhanahu wa ta'ala ist unser Beschützer und ihr habt keinen Beschützer. Abu Sufyan sagte, wir werden uns in Badr nächstes Jahr treffen. Der Prophet sagte, sagt ihm, okay, das ist unser Termin für das nächste Jahr. Und natürlich, die Muslime waren traurig, weil sie verloren haben. Und der Prophet hat Mittaggebet gebetet im Sitzen. Und so war die Sache mit Uhud. Die Muslime haben diesen Krieg verloren. Das nächste Mal, inshallah, barakallahu fikum, sprechen wir über die Gründe, warum die Muslime verloren haben. Und wir machen weiter mit Uhud. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahumma ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Die Brüder und Schwestern im Internet, inshallah so in einer Stunde. In einer Stunde vielleicht machen wir weiter mit den Italien. Laden عندنا ein Seminar, barakallahu fikum, morgen haben wir ein Seminar. Ab 14 Uhr, inshallah. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. man kann guten Glauben haben. Man kann gutes Herzen haben. Man kann